Aus Anlass des 5. Todestages von Genossen Kim Jong-il fanden vom 8. bis zum 12. Dezember in Myanmar, Indien und Malaysia Rundtischgespräche statt, an denen die Persönlichkeiten aller Kreise und die Massen in diesen Ländern teilnahmen. Die Redner betonten, dank der Führung von Kim Jong-il habe sich die DVJK zu einem politisch und ideologisch starken Land mit einmütiger Geschlossenheit, zu einer Militärmacht, die alle Aggressionsmachenschaften der äußeren Kräfte auf Schritt und Tritt vereitele, und zu einem echten Land des Volkes, in dem die volksverbundene Politik betrieben werde, entwickelt. So schätzten sie seine unvergänglichen Verdienste hoch.